Dennoch Agamek hörten sie im Duett mit den Drupad-Sängern Ustad Salamat Ali Khan und Ustad Nasakat Ali Khan aus einem Live-Mitschnitt von Pakistan Radio und die Legende Ustad Fateh Ali Khan. Der heute weit verbreitete Monsun-Raga Mian Ki Malhar wurde interpretiert von dem Sarod-Meister Ashish Khan auf seiner CD Rainy Season Ragas beim Label Chahandadara im Jahre 1994 erschienen. Für die saisonalen Ragas können 6 männliche Hauptragas verzeichnet werden, denn in Indien gibt es neben den westeuropäischen 4 Jahreszeiten noch die Regensaison und neben dem eigentlichen Winter Sri eine vorgelagerte sogenannte frühe Wintersaison Naranarayan. Nach dem Verständnis der Sikhs gehören die Ragas aus der Malhar-Familie zu den 15 großen Ragas. Im heiligen Buch der Sikhs Guru Granth Sahib beschreiben die Hymnen auf Seite 1254 bis 1293 die Malhar-Ragas. In der Gilde der indischen Musikmeister ist die Zuordnung der Malhar-Ragas zu dem Kavitat weit verbreitet. Das Tat-System ist eine Raga-Systematik, die von dem indischen Musikwissenschaftler Vishnu Narachibaktande erstellt wurde. Nach dem Mela-Karta-System klassifiziert man insgesamt 72 Hauptragas, mit 6 männlichen, den eigentlichen Ragas und ihnen zugeordnete 11 weibliche und neutrale Ragas, die Raginis, Bharjas und Putras. So erhält Raga Mian Ki Malhar seine Architektur aus dem Raga Malhar und Raga Kannada. Die Signatur, die Charakteristik eines Ragas, wird von Raga Malhar dominiert. Das zentrale Muster, Pakar, sind Ma, Ri, Pa und Ni, Pa. Die absteigende Skala ist stärker betont als die aufsteigende. Die hoffnungsvolle Nachwuchssängerin Ruchira Kale, eine erfolgreiche Absolventin der renommierten ITC-Akademie in Kolkata, stellten wir bereits in unserer Sendung The Sarangi Project vor. Heute wird sie bei einem ihrer Live-Auftritte von dem Harmonium begleitet, zu Man Na Kariye, eine sehr berühmte Komposition in der Raga-Form des Monsun-Ragas Gaud Malhar. Die Lyrik handelt von einer Jungfrau, die sich nichts darauf einbilden sollte, nur weil sie die Muse des Regengottes ist. Die Schönheiten und Charakteristiken des Ragas Gaud Malhar bringt Ruchira Kale mit Phrasierungen in einem langsamen Tempo besonders vorteilhaft zum Ausdruck. Ah. Raga Gaudmalhar mit der Lyrik Man Na Karie der Sängerin Ruchira Kale kommen wir nun zum letzten Teil unseres heutigen Themas.